bis zur Realisierung von Projekten. Diese Fähigkeiten setze ich jetzt für den Wissenstransfer bei der Oldenburgischen IHK ein. Ja, und ich bin auch seit Dezember bei der IHK. Ich bringe über 20 Jahre Erfahrung als Beraterin und Coach für verantwortliche Führungspersonen mit und auch für ihre Beschäftigten. Und ich habe festgestellt, dass in diesen ganzen Zyklen, in denen Veränderungen und Innovationen stattfinden, dass die immer schneller werden, was zu sehr viel Stress, Belastung und Druck führen. Und wir möchten mit dem Podcast einen kleinen Beitrag leisten, für Entlastung und dass wir durch gute Impulse und Vernetzung dazu beitragen, dass die innovative Zukunft für alle auch ein bisschen entspannter gestaltet werden kann. Wir möchten in diesem Podcast innovative Firmen vorstellen, Erfinder, Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten. Und wir führen Gespräche mit den Personen, die mit ihren Innovationen für eine lebendige und dynamische Wirtschaftsregion sorgen. Und da es bei Innovation ja auch immer um Menschen geht, die diese Innovation ermöglichen, freuen wir uns darauf, mehr über die Hintergründe zu erfahren, nämlich darüber, wie kommt das Neue eigentlich in die Welt. Dies ist unsere Episode 1 und da haben wir uns gedacht, ja, wir laden gleich jemanden ein, der sozusagen schon Profi-Podcast-Gast ist. Das ist nämlich Jan Schönmakers von Hase und Igel. Er ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Schönmakers. Moin, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Sie sind Firmengründer, Start-up-Unternehmer in Oldenburg. Wir haben gerade gehört, Sie sind auch privat auch Musikproduzent. Und Sie sind vor allem Preisträger schon von verschiedenen Auszeichnungen. Und gerade haben Sie wieder einen Preis erhalten. Das ist der German Stevie Award. Wir haben deshalb unserem heutigen Podcast den Titel gegeben, Der Klügere gewinnt. Das passt zu Ihren Auszeichnungen und passt natürlich auch zu Ihrem Firmennamen Hase und Igel. Es ist sogar auch so ungefähr unser Slogan. Wir sagen immer, im Markt gewinnt der Klügere. Insofern, besser geht's gar nicht. Ja, erstmal Gratulation zu dieser großartigen Auszeichnung. Sie haben diesen Preis ja in einer wirklich großartigen Liga mit der Deutschen Telekom und der Deutschen Post DHL gewonnen. Sie selber sind ein 5-Personen-Unternehmen. Alle Achtung. Aber bevor wir zu der Auszeichnung kommen, bitte ich Sie, sich selbst und Ihr Unternehmen einfach mal vorzustellen. Was machen Sie? Was sind so Ihre Produkte? Und vor allen Dingen, Sie haben schon gerade diesen Slogan genannt. Wie sind Sie überhaupt auf diesen Unternehmensnamen Hase und Igel gekommen? Was hat es damit auf sich? Sehr gerne. Also ich fange mal mit Hase und Igel an. Man soll ja nicht von sich selbst zuerst sprechen. Was macht Hase und Igel? Wir helfen Unternehmen schneller und treffsicherer im Markt zu entscheiden mit Daten. Das sagen erstmal viele von sich. Das machen auch mehrere, nicht ganz viele, aber wird immer wichtiger, dieser Bereich Data Analytics, Business Intelligence. Was macht uns besonders? Wir nehmen nicht nur die Daten, die schon im Unternehmen vorhanden sind. Das ist schon mal gut, wenn man die untersucht. Die führen wir auch alle zusammen. Die liegen oft an ganz vielen verschiedenen Orten vergraben. Wenn man da den Wald sieht statt der Bäume, hat man schon mal was gekonnt. Wir gehen aber darüber hinaus und ergänzen die Daten, die das Unternehmen hat, durch die ganzen Daten, die man im Markt messen kann. Und man kann heute irrwitzig viel messen, da werden wir ja sicher auch noch drüber sprechen heute, durch das Verhalten von Unternehmen und von Personen in allen digitalen Kanälen, die uns überall hin begleiten. Es ist ja inzwischen alles smart. Das Phone, das Auto, das Home. Wenn man diese Daten ethisch sauber und technisch gut auswertet, lernt man wahnsinnig viel darüber, was passiert in einem Markt außerhalb vom Unternehmen. Dann beziehen wir auch noch Umweltdaten ein, von Wetter bis Gebäudestruktur, sprich unser Ansatz ist, wir bilden komplett den Markt um das Unternehmen rum mit ab. Und dann können wir nicht nur sagen, wo steht das Unternehmen für sich, sondern auch, wo steht es in Bezug auf seinen Markt. Und wenn ich sage, wir können das sagen, dann sagen wir das nicht als Personen, sondern dann läuft das sehr stark automatisiert durch unsere selbstentwickelte KI in unserer Software. Und diese Kombination aus, wir bilden wirklich das Unternehmen mit und in seinem Markt ab, statt nur nach innen zu schauen, und wir nutzen dafür selbstentwickelte KI, das macht Hase und Igel besonders. Dafür haben wir auch jetzt eben diese Preise gekriegt. Wie komme ich dazu? Eigentlich nicht auf einem sehr straighten Weg. Ich bin kein Programmierer, Entwickler. Ich bin nicht mal BWLer. Ich bin Sozialwissenschaftler, stark aus der Kommunikationspsychologie und habe viele Jahre in Marketing und Kommunikation und Vertrieb gearbeitet. Also genau auf der anderen Seite, auf Seite der Menschen, die solche Tools wie unsere einsetzen. Ich hatte aber immer schon eine Menge Spaß an Daten, an Analysen und habe früh gesehen, auch in den USA, wo ich studiert hatte und danach gearbeitet hatte, was da möglich sein wird. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und daraus ist dann diese Gründung geworden, in die ich mich reingetraut habe, ohne irgendwas davon wirklich selber zu können. Also Datenanalysen schon, aber die ganze Programmierung dahinter, KI-Entwicklung, don't ask me. Also ich kann keine Zeile Code schreiben. Insofern der Sprung ins kalte Wasser, dafür wirklich gute, engagierte Mitarbeiter zu finden und gemeinsam das, was ich nur im Kopf hatte, hinzuentwickeln zu etwas, das man tatsächlich anschauen und nutzen kann. Das war ein toller, irrer Ritt und auch ein bisschen verrückt vorab, weil ich es eben selber gar nicht konnte, sondern nur die Idee dazu hatte und wusste, wo der Bedarf liegt, wie die Leute damit eben umgehen wollen, umgehen sollen. Und dass sich das im Markt wirklich bewähren wird, weil viele auf so eine Lösung warten. Das waren ja schon richtig, richtig viele Informationen mit ganz vielen Ansatzpunkten, Herr Schönmakers. Diese Buzzwords wie Data Analytics und Business Intelligence, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Und jetzt haben Sie uns aber noch nicht verraten, wie Sie auf diesen Firmennamen gekommen sind. Hase und Igel, das erinnert ja eher an das Kinderbuch, das ist alles so niedlich, das ist auch so sympathisch. Aber was hat das jetzt mit Ihrer Firma zu tun? Wie sind Sie darauf gekommen? Das war ganz bewusst aus zwei Gründen. Zum einen, keiner mag Unternehmensberatung. Und das sage ich als jemand, der selber Unternehmensberatung gemacht und in Unternehmensberatung gearbeitet hat. Ist also okay, da schließe ich mich als Täter und Opfer mit ein. Und keiner hat besonderen Draht zu irgendwelchen Softwarebuden und Programmierbuden. Deswegen war es mir wichtig, dem nicht einfach irgendeinen weiteren hochgestochenen denglischen Kunstnamen zu geben, sondern was zu finden, mit dem die Leute sofort was verbinden. Und das ist der zweite Aspekt, mit dem sie was Positives, Harmloses, Freundliches verbinden. Denn einer der wichtigsten Gründe, warum in Deutschland im Vergleich zu den meisten anderen Ländern viel zu wenig die Chancen von KI eingesetzt werden, ist, dass die Menschen schlichtweg Angst haben davor, eine Hürde haben, weil sie das Gefühl haben, dass es irgendwas ganz Fremdes, Kaltes, Komisches, verstehe ich eh nicht, ist vielleicht böse. Da zu zeigen, hey, guck mal, das kommt hier angehoppelt, das hat eine Verbindung zu einem Märchen, das du aus Kinderzeiten kennst, das beißt womöglich nicht mal, schaust dir doch mal an. Dann kannst du entscheiden, aber du kannst es dir anschauen ohne Gefahr, war uns ganz wichtig, um diese Anfangshürde zu nehmen. Und Hase und Igel ist da das Beste, was uns nur einfallen konnte, weil einfach die Story dahinter genau passt. Warum beschäftigt man sich mit datengetriebener Unternehmenssteuerung? Warum beschäftigt man sich mit einer Automatisierung mit KI? Weil man sich weniger abhetzen möchte, weil man weniger rennen möchte, um nicht die ganze Zeit hin und her zu hecheln, bis man tot in der Furche liegt, sondern weil man mit weniger Einsatz zum Ziel kommen möchte, indem man rechtzeitig erkennt, wie der Hase läuft. Und das war echt cool. Wir haben lange hin und her experimentiert, was für Marken man nehmen könnte, die das rüberbringen. Und irgendwann war ich echt schon genervt und dachte, wir finden nichts mehr. Und habe meiner Frau dann irgendwie mein Leid geklagt und habe gesagt, hey, wir können das Ding auch gleich Fuchs und Hase nennen. Wir hier sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Und als der Hase mal im Raum war, dann war plötzlich die Lösung da. Jetzt muss ich aber wirklich da lachen dazu und eine kleine Anekdote mit einschieben. Denn als Jörg Wilke und ich überlegt haben, einen Podcast zu machen, haben wir auch gedacht, oh, wir bräuchten auch so einen sympathischen Titel für den Podcast, mit dem man auch so Vertrauen verbindet. Und dann hatten wir auch gedacht, wir nennen unseren Podcast Fuchs und Hase. Weil Jörg Wilke einfach der erfahrene alte Hase ist, der schon so lange im Business ist. Und ich meine, wir haben jetzt kein Bild, Aber hätten wir jetzt ein Video, würde jetzt jeder sehen, dass der Fuchs nur ich sein kann. Ja, genau. Die roten Haare. Und deswegen haben wir gedacht, ja, wir nennen ihn Fuchs und Hase. Das war spaßig gemeint. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass gerade bei diesem Thema KI, das in Deutschland, wir haben ja das, die German Angst erfunden, das ist eben ja, schwierig hier, solche angstbesetzten Themen weiterzuentwickeln oder auf den Markt zu bringen. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, denn immer noch steht KI natürlich mit diesem Roboter, der irgendwie so Zähne fletschen, die Arbeitsplätze auffrisst. Arbeitsplätze auffrisst und dann für uns denkt und Entscheidungen trifft, die wir dann nicht mehr stoppen können. Also so wird ja immer noch Angst geschürt. Dabei ist künstliche Intelligenz so vielfältig. Es geht von Bild- und Spracherkennung über maschinelles Lernen. Wir alle kennen die Chatbots, mit denen wir kommunizieren, wenn wir die Artikelnummer in irgendeinem Bestellsystem nicht finden. Wir kennen die Sprachsteuerung, wir kennen Alexa und all diese Dinge. Wir nutzen ja alle schon künstliche Intelligenz, ohne dass wir da Angst davor haben. Und das finde ich eine sehr gute Idee, das dann mit so einem Kinderbuchtitel in Verbindung zu bringen. Wir wissen aber oft gar nicht, dass wir künstliche Intelligenz nutzen. Deswegen haben wir keine Angst davor, um jetzt fürchterlich hochgestochen intellektuell zu werden. Das ist was Heidegger vorausgesagt hat zur industriellen Entwicklung. Ich mag den nicht besonders, aber da hatte er recht. Er hat das Zuhandenheit genannt. Er hat gesagt, solange irgendeine neue Technik vorhanden ist, dass man die bewusst wahrnimmt, haben die Leute auch eine Hürde. Sobald was zuhanden wird, dass man es bedient, ohne drüber nachzudenken, ist die Hürde auch weg. Und das ist ja das Geniale an sowas, vom iPhone bis Alexa bis zu irgendwo smarter Steuerung im Auto. Da denkt kein Schwein mehr drüber nach. Wir haben die in unseren Alltag eingebaut. Und dass da sowas wie natürliches oder naturnahes Sprachverständnis KI-gestützt drin ist oder Bilderkennung etc., automatische statistische Berechnung, das ist den meisten gar nicht bewusst. Deswegen ist es immer schwierig. Einerseits, wenn man KI draufschreibt, ist es immer ein Hype. Die Leute gucken sich es erstmal an, kommt gerade im Geschäftsleben gut an. Ich kenne Unternehmen, die schreiben KI auf Sachen, die in Wirklichkeit irgendwo im Maschinenraum Werkstudenten machen, weil es sich dann besser verkauft. Andererseits, wenn man KI irgendwo draufschreibt, dann kommt auch oft gleich dieses Bild, dass es unglaublich kompliziert ist und potenziell gefährlich, während man überall sonst schon KI nutzt, wo das Label nicht drauf ist, ohne drüber nachzudenken. Ja, und obwohl Sie das alles wussten, dass das ein Themenfeld ist, wo es eventuell schwierig wird zu gründen, wo es vielleicht Bedenken gibt, wo Benutzer irgendwelche Vorbehalte haben könnten und der Markt auch noch nicht so erforscht ist, haben sie sich selbstständig gemacht und sie haben aus eigenen Mitteln gegründet. Also sie haben auch kein Förderprogramm in Anspruch genommen, sondern sie haben aus eigener Kraft gegründet. Das heißt, irgendwie eine Finanzbasis musste ja schon mal vorhanden sein oder zumindest irgendwelche Kundenzusagen. Und irgendetwas muss ihnen ja gesagt haben, das klappt schon, das funktioniert schon. Was hat sie sicher gemacht, dass das klappen wird? Meine Frau. Ja, die Frauen. Es war gar nichts da. Also ich hatte schon etwas Geld gespart. Ich habe recht lange eben solche Themen und Bereiche bei EWE aufgebaut und betreut und ein bisschen was beiseite gelegt. Aber das war jetzt kein Riesenpuffer und Polster. Und an Kundenzusagen, an Geschäft war wirklich absolut nada, nix, niente. Es war ein völliger Sprung ins kalte Wasser, komplette Wette auf die Zukunft. Und ich habe das über Jahre, wollte ich es gerne machen, habe damit gehadert, weil wir inzwischen 4 Kinder haben, damals 2 Kinder. Und ich dachte, Mensch, ja, schon Verpflichtung, Familie und so weiter. Und meine Frau hat mir dann irgendwann, Jahreswechsel 16/17, im Skiurlaub in den Hintern getreten und hat gesagt, jetzt mach das endlich, wir kriegen das schon hin, du wirst das schaffen, zur Not ziehen wir halt in eine kleinere Wohnung, wenn du das nicht machst, wirst du früher oder später zum Arschloch. Das beschäftigt dich so sehr, jetzt mach doch mal. Und dann dachte ich mir, gut, von seiner Frau soll man sich Dinge sagen lassen, mache ich mal. Und verrückterweise wurde es wirklich binnen weniger Wochen, hatte ich die ersten größeren Aufträge und bin weniger als einem Jahr, hatte ich die ersten Mitarbeiter und musste meine Idee aufgeben, das als so ein Netzwerkunternehmen zu fahren, das im Grunde aus mir plus freien Mitarbeitern ad hoc besteht, weil der Auftragsdruck so hoch war, dass klar war, das muss eine GmbH werden und da müssen Leute auch fest drin sitzen. War das jetzt eigentlich mutig, verrückt oder der Sprung ins kalte Wasser, ohne irgendetwas zu haben? Davor stehen ja viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die etwas erfunden haben oder etwas entwickelt haben, eine Idee haben, die sie realisieren möchten. Und dann ist ja immer irgendwann dieser Sprung ins kalte Wasser. Und wie viel Daten braucht man? Ja, Sie haben natürlich jetzt ein Tool entwickelt, mit dem man Daten vorher analysieren kann. Aber zu dem Zeitpunkt, als Sie gegründet haben, hatten Sie ja keinen Anbieter, der diese Daten zur Verfügung gestellt hat. Und Sie hatten auch keine Kundenzusage. Kunden hatte ich nicht. Daten hatte ich aber sehr viele. Denn die Daten, die wir nutzen, die sind ja alle schon da. Wir haben wenig Daten, die nur wir haben. Sehr wenig. Die meisten Daten, die wir nutzen, die sind immer schon da. Die nutzt nur sonst keiner oder keiner so konsequent wie wir. Und das war mir vorher schon klar. Deswegen war ich auch so positiv gestimmt, dass das was wird. Denn wir atmen Daten wirklich aus, mit jedem Atemzug. Wir haben quasi ganze Räume voll Datenaerosolen. Und normalerweise fliegen die in der Luft rum und man macht wenig bis nichts damit. Und die kann man abgreifen. Und das wird an ganz vielen Ecken und Enden auch schon getan und auch rechtlich sauber getan. Aber nicht mit dem Blick, den ich darauf hatte und den wir gemeinsam bei Hase und Igel da jetzt darauf haben. Sondern wenn überhaupt solche Daten abgegriffen werden, dann sehr spezialisiert. Die Leute, die sich um Suchmaschinenoptimierung kümmern, die gucken dann drauf, was suchen denn die Leute. Gar nicht so vielen ist klar, dass die Frage, was suchen die Leute, auch wahnsinnig tolle Marktforschungsquelle ist. Die Leute, die in der Pressearbeit sind, die schauen, wie berichten die Medien über uns und nutzen dafür auch Daten und Tools zu veröffentlichten Beiträgen, zu Reaktionen darauf, wie viele Leserbriefe wurden abgedruckt, wie viele Leute haben das zitiert, haben geliked, geshared. Das ist aber halt so ein Clipping, so damit man dem Chef zeigen kann, guck mal hier, meine Pressemitteilung wurde so und so oft irgendwie abgedruckt und kommentiert, dass man daraus auch lernen kann, zum Beispiel, reales Beispiel von einem unserer Kunden, Möbelhersteller, die Leute reagieren positiver über den ganzen Markt, nicht nur bei dir, auch bei deinen Wettbewerbern, auf Bilder von Sofas, auf denen eine Frau sitzt, als auf Bilder von Sofas, auf denen ein Pärchen sitzt. Und die reagieren dann noch besser drauf, wenn die Frau ein Weinglas und nicht eine Kaffeetasse in der Hand hat. Das sind dieselben Daten, die sind ja schon da. Man muss nur den Blick haben, die so zu verwenden. Und das hat es natürlich von Investitionsniveau her einfach gemacht zu gründen, weil wir zwar die KI, die Technologie und das Personal aufbauen mussten, was alles weder einfach noch billig war, aber wir mussten nicht irgendwo ein Lager füllen oder Fertigungsstrecken aufbauen, sondern wir wussten im Grunde, unsere Fabrik, die arbeitet schon 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für uns. Und die sind wir alle. Das sind natürlich wieder so Stereotype, die da bestätigt werden. Eine Frau mit Weinglas auf dem Sofa, aber anscheinend funktioniert so die ganze Masse, wenn man da die vielen, vielen Daten auswertet. Jetzt bin ich aber doch ganz interessiert daran, was genau ist Ihr Produkt? Also Sie haben das ja jetzt schon mehrmals so angedeutet, dass Sie Daten, die im Netz vorhanden sind, wenig eigene, die Sie selber zusammenstellen, sondern die Daten sind vorhanden. Versuchen Sie das mal so zu erklären, dass jemand, der mit Data Analytics und Business Intelligence und diesen Dingen noch gar nichts zu tun gehabt hat, aber gerne den Vorteil wissen würde, was macht man mit diesen Daten, wo kommen diese Daten her und was sind das für Angebote, die Sie da bereitstellen? Unsere Produkte sind technisch gesehen Software in der Cloud, die mit KI läuft. So, jetzt ist keiner schlauer als vorher. Vom Nutzen, von der Anwendung her gesehen, ist das ein Lego-Baukasten für Entscheider in Unternehmen, die Entscheidungen im Markt treffen müssen. Ob Geschäftsführer, Marketing, Vertriebsleiter, Produktentwickler. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen, gehe ich über die Grenze nach Holland als niedersächsisches Unternehmen? Ist das ein sinnvoller Markt für mich? Wie viel kann ich dort verkaufen? Wie viel Budget muss ich einplanen? Wie stark ist mein Wettbewerb? Unsere Software verrät das. Wir haben andersrum die inhaltlichen Fragen. Ich habe hier mein Produkt und meinen Markt. Ich will diese frohe Botschaft jetzt unter die Leute bringen. Wo finde ich eigentlich die Leute, die sich dafür interessieren? Warum interessieren die sich dafür? Wie muss ich denen das anbieten, erzählen, damit die verstehen, dass es für sie interessant ist? Und wann und wo spreche ich sie an? In welchen Kanälen, zu welchen Zeiten, mit welchen Argumenten, damit das möglichst effizient läuft, damit ich weder meine ganze Werbeknete sinnlos raushaue, noch die Leute nerve mit irrelevanter Vertriebsanquatsche, auf gut Deutsch. Unsere Software verrät das. Weiteres Thema, das wir in jedem Unternehmen haben, das eben wirklich regelmäßig und halbwegs professionell seine Märkte bearbeitet mit Marketing, mit Vertrieb. Ich mache lauter Maßnahmen. Jede für sich kann ich ganz gut messen. Ich mache hier was mit Google und da was mit Facebook und dann schalte ich Anzeigen in der Zeitung und dann läuft da mein Außendienst durch die Gegend und jeder gibt mir so einen schönen Report. Das habe ich gemacht, das kam dabei rum. Ich kann die nicht wirklich miteinander vergleichen und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil Google sagt natürlich, läuft total super bei uns, was soll Google auch sonst sagen? Der Außendienstler wird auch nicht sagen, hat nicht so gut geklappt. Und ich kriege die Sachen kaum miteinander verglichen. Ich weiß damit nicht, hätte ich einen besseren Erfolg, wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Außendienstler, einen zweiten Außendienstler einstellen, dafür Google sein lasse, weil alles in verschiedenen Datentöpfen liegt und quasi verschiedene Sprachen spricht. Unsere Software bringt das auf eine Sprache in eine Vergleichbarkeit und sagt aus der KI raus, guck mal, wenn du dein selbes Budget so und so anders einsetzt, machst du damit so und so viel mehr Umsatz. Und das ist wie gesagt so ein Lego-Baukasten. Ich kann das ganze Große nehmen und mir da so eine Stadt bauen, die all die Dinge, die ich gerade berichtet habe, abbildet. Ich kann aber auch sagen, ich wollte eigentlich nur mal schnell wissen, wie viel Nachfrage es hierzu jetzt in Groningen gibt. Und dann kann ich auch nur diesen einen Baustein mir nehmen und als Lizenz kaufen oder eben für einen Einmalabruf, Pay-Per-Use bezahlen, sagen, ist schön, dass ich hier auch einen Flughafen und eine Polizeistation haben könnte, will ich aber gar nicht. Mir reicht gerade der Lego-Eisstand. Wenn ich das so richtig verstanden habe, also wir wissen ja, Marktforschung gibt es ja schon ewig. Natürlich wollen die Leute immer wissen, welcher Markt ist für sie gerade relevant, welche Zielgruppe hat das größte Budget und das größte Kaufinteresse. Das ist ja immer schon so gewesen. Und es gibt natürlich viele Umfragen, es gibt viel Marktforschung. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie bringen alle Daten aus verschiedenen Töpfen in eine gemeinsame Sprache. Was genau macht jetzt die künstliche Intelligenz dabei? Schlägt die zum Beispiel dann auch vor, wenn man weniger Jugendliche anspricht, dann erreicht man dann eine höhere Zielgruppe mit besserer Kaufkraft? Oder was kann man genau auslösen? Also was macht die künstliche Intelligenz dabei? Also genau sowas beantwortet die. Was macht die künstliche Intelligenz? Die macht verschiedene Dinge. Manche, die unglaublich wertvoll sind, weil sie Menschen sehr viel Arbeit sparen, die aber gar nicht spektakulär klingen, weil Menschen das auch könnten. Zum Beispiel erhebt sie erstmal die ganzen Daten. Wenn Daten hier in zig verschiedenen Datenbanken und Quellen liegen und die muss man erstmal erheben und umschlüsseln. Nehmen wir Orte. Man möchte wissen, in welchem Ort soll ich die nächste Eisdiele aufmachen oder die nächste Zahnarztpraxis. Ich will die Nachfrage vor Ort messen. Zapfe verschiedene Datentöpfe an. In dem einen sind die Orte als Ort, in dem anderen als Google-ID. In dem dritten als Postleitzahl, in dem vierten als Landkreis, in dem fünften als NUMS-Region. Ich kann natürlich das auch per Hand ineinander umrechnen, recherchieren, mappen. Dann sitze ich da Tage, Wochen dran mit teurer menschlicher Arbeit, die einfach auch niemandem Spaß macht, weil sie echt stumpf ist, aber viel Aufmerksamkeit erfordert. Die KI macht das in Sekunden und beklagt sich nicht drüber. In dem Fall ist KI einfach ein dienstbarer Geist. Und das gilt auch für die ganzen statistischen Berechnungen. Wenn wir jetzt sehr viele Variablen haben, also Dinge, die unser Thema beeinflussen, so warum würde ich dort eine Zahnarztpraxis aufmachen? Da sollten eine Menge Leute wohnen, die da auch dran vorbeilaufen. Die sollten möglichst gut verdienen. Ich will nicht zu viel Autoverkehr vor der Tür, damit man da auch Parkplätze findet. Ich will Bushaltestellen in der Nähe. Es sollten genug Leute dort auch irgendwo nach Zahnärzten, Zahnproblemen suchen bei Google oder sich in Social Media drüber unterhalten. Und ich will nicht lauter Konkurrenten schon vor der Haustür haben. Das sind alles Faktoren, die reinspielen. Dann brauche ich jetzt, wenn ich eine Vorhersage machen will, wird deine Zahnarztpraxis da laufen oder nicht, ein Modell, das diese ganzen Einflüsse berechnet und sagt, wie hängen die untereinander miteinander zusammen, welcher Einfluss führt wirklich zu mehr Erfolg, welcher ist nicht so stark und wie kann ich das optimal vorhersagen. Auch das kann ein fähiger Statistiker, da gibt es nicht allzu viele von, aber die existieren durchaus. Und da haben wir ja auch in Oldenburg von Office bis ICBM bis Uni Oldenburg, VLBA, richtig gute Leute. Der kann das auch. Aber wenn wir so ein Set mit ganz vielen Variablen haben, dann rechnet der da auch tagelang dran und bringt einen danach dafür um, weil es eine fürchterliche Arbeit ist, da tausende, zehntausende Kombinationen durchzurechnen. Die KI macht das schnell, ohne zu klagen und ohne Fehler zu machen. Man macht irgendwann Flüchtigkeitsfehler, wenn man stumpfe Arbeit macht. Auf der anderen Seite macht die KI aber auch Dinge, die Menschen so gar nicht könnten. Zum Beispiel im natürlichen Sprachverständnis oder in der Bilderkennung. Leute sind echt schlecht darin, zu erklären, was in einem Text ist oder in einem Bild, weil es für jeden intuitiv klar ist. Wenn ich jetzt einen Text habe und sage, was liest denn du da zwischen den Zeilen raus? Oder worum geht's denn da drin? Oder wie positiv, wie negativ ist jetzt diese Aussage? Dann gibt's immer ein Problem, das sich in der Wissenschaft Intracoder- und Intercoder-Reliabilität nennt. Heißt, wenn du denselben Menschen da zweimal drauf ansetzt, wird er es unterschiedlich aufschreiben. Wenn du zwei Menschen drauf ansetzt, kriegst du drei Meinungen. Und das kann man aus der Welt schaffen, indem sich alle genau darauf einigen, wie sie es bewerten, aber es ist ein unglaublich mühsamer Prozess. Ich habe solche Projekte an der Uni Jena in den Nullerjahren irgendwo aufgebaut und betreut. Das ist wirklich ein richtig mühsamer Prozess. Er dauert ewig, er ist sehr aufwendig und die Ergebnisse sind dann immer noch, geht so. Wenn man natürliches Sprachverständnis nimmt über Machine Learning, dann weiß die KI mit der Zeit mehr darüber, wie wir Menschen Sprache verwenden und was in welchem Kontext bedeutet, jetzt nicht für jeden Einzelnen, aber für die Mehrheit der Leute, als wir selbst, weil sie in der Lage ist, Millionen Aussagen zu analysieren, Millionen Bilder zu analysieren, immer ganz offen, die hat ja keine Lebenserfahrung, die geht da vorbehaltslos ran und neutral und kann aus diesen irren Datenmengen lernen. Und keiner von uns würde eine Million Artikel lesen. Und wenn, wäre er nach dem 10. schon so genervt, dass er da ganz vorbelastet rangeht. Das stimmt. Da hätte man bestimmt ganz viele genervte Mitarbeiter, so wie Sie das gerade genannt haben. Auf der Basis gibt die KI dann, um das abbinden darf man gar nicht mehr sagen, jetzt nach diesem Spiegel-Statement, aber um es abzubinden, auf der Basis gibt die KI dann natürlich Empfehlungen und sagt, steck mal mehr Budget hier rein, dort rein, sprich weniger diese Zielgruppe an oder jene. Oder wenn du etwas bringen möchtest zum Reisen mit Hund, dann musst du zu diesem Zeitpunkt auf jenen Kanal gehen, über folgenden Influencer, investier deine Budgets anders, so wird sich die Nachfrage entwickeln. Das sind aber Dinge, die macht natürlich ein Marktforschungsinstitut auch. Die können gute Menschen selbstverständlich auch. Aber es dauert halt ein 10- oder 100-faches länger. Es ist viel teurer, es ist viel fehlerbehafteter. In vielen Bereichen ist die KI zum Glück nicht, der uns überlegene Roboter, der irgendwelche Dinge tut, die wir nie könnten, sondern er tut Dinge, die wir auch können, oft ähnlich gut, mit weniger Fehlern und mit eine Irrengeschwindigkeit und Ausdauer. Und damit ist KI halt super drin, uns den Ball auf einen Elfmeterpunkt zu legen. Und so die ganzen Arbeiten, die für uns eher lästig sind und bei denen wir gerne Flüchtigkeitsfehler machen, abzukürzen, abzunehmen und uns dann das Gefundene brav zu apportieren und zu sagen, guck mal hier, jetzt mach du mal als Mensch Sinn draus. Weil handeln tut ja der Mensch damit. Der kriegt dann aus unserer Software die Empfehlung, guck mal, so sehen die Leute dein Thema, hier könnte man lang gehen. So solltest du dein Budget einsetzen. Dann aber zu sagen, finde ich sinnvoll, mache ich jetzt. Oder zu sagen, okay, Frau mit Weinglas auf dem Sofa wird vielleicht mehr geklickt, finde ich aber so Klischee, so will ich als Marke nicht wahrgenommen werden. Ich setze da lieber, keine Ahnung, ein schwules Pärchen drauf und setz die auch nicht in Jugendstilwohnung, sondern in irgendein Neubauloft. Das passt besser zu meiner Marke. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Und diese Entscheidung, die liegt bei Menschen. Und das ist uns auch sehr wichtig. Sowohl zu dem Thema, wird KI uns alle ersetzen, als auch einfach ethisch. Wir haben überhaupt keinen Bock, Menschen überflüssig zu machen. Wir haben Lust, Menschen zu befähigen, besser zu entscheiden und mehr Wertschöpfung in ihre Arbeit zu bringen, indem wir die Dinge tun, die wir gut machen. Intuition, Empathie, Sinn in Dinge reinlegen und weniger Zeit damit verbringen, unendlich lange Tabellen zu durchkämmen. Sie bewegen sich da ja auch auf so einem Messerschneide, würde ich mal sagen. Denn wahrscheinlich gibt es da ja auch die immer so diese Grenze, wie wird es genutzt, wie werden die Daten genutzt. Und die Entwicklung, haben Sie gerade selber schon gesagt, bei der KI ist so rasant, es ist so ein schneller Markt, es springen so viele Entwicklungsunternehmen auf diesen Zug auf und es wird immer weiterentwickelt. Haben Sie eigentlich selber mit Herausforderungen zu kämpfen, dass das so schnell ist? Und gibt es bei Ihnen sowas wie schlaflose Nächte? Haben Sie Angst, dass morgen jemand am Markt ist, der das, was Ihre Software kann, vielleicht noch schneller, leichter, günstiger oder Google selbst anbietet und sozusagen Ihr Geschäftsmodell dann obsolet macht? Man ist kein guter Unternehmer, wenn man die Angst nicht hat. Also wenn man bräsig wird und sagt, wir sind so toll, das haben wir, das schafft kein anderer, das ist Unsinn. Wir sind Milliarden Menschen auf der Welt, es schafft immer irgendjemand auch das, was man selber schaffen kann. Und dieser Atem im Nacken, wenn man darüber die Nerven verliert und paranoid wird, ist man auch kein guter Unternehmer. Aber wenn man den nicht spürt, dann bleibt man auf irgendwas sitzen, was man vor 10 Jahren mal geleistet hat und dann funktioniert das eine ganze Weile und irgendwann wird man wegdisrupted. Insofern, klar, spüren wir das. Aber uns kickt das, uns macht das echt Spaß. Wir sitzen mindestens einmal im Monat einen ganzen Tag alle zusammen und kümmern uns einen Tag lang um keine einzige Arbeit am Produkt oder am Kunden, sondern diskutieren nur, machen wir eigentlich noch das Richtige? Und machen wir das richtig? Und da ist auch jede Idee erlaubt. Da kann man auch sagen, alles scheiße, wir sollten was völlig anderes machen. Und so entwickeln wir uns selber mit einem so irren Tempo weiter, dass wir bisher weit vom Markt sind. Deswegen sind wir hier auch als innovativstes Unternehmen oder innovativstes Tech-Unternehmen ausgezeichnet worden. Das macht uns sehr stolz, aber das ist kein Zufall, weil wir wirklich da auch rastlos sind, aber Spaß an dieser Rastlosigkeit haben. Keiner von uns hat Lust, 5 Jahre lang das gleiche Produkt zu verkaufen. Sie haben ja gerade das Thema Angst angesprochen. Ich glaube, Jörg hat auch noch eine Frage dazu, dem, was uns so umtreibt. Wir springen mal in ein anderes Universum, das Thema Cybersecurity. Ist auch ein großes Thema. Ihre Produkte vertrauen darauf, dass öffentliche Daten auslesbar und interpretierbar sind. Das haben Sie auch sehr detailreich dargestellt. Haben Sie eigentlich Angst davor, dass sich in Zukunft die Daten nicht mehr auslesen lassen? Nicht sonderlich, aus 2 Gründen. Zum einen nutzen wir sehr viele unterschiedliche Datenquellen. Die Idee unserer Tools, und das hebt uns eben auch ab von den Wettbewerbern im Markt, ist, dass wir nie auf Basis nur einer Datenquelle sagen, so ist es. So nach dem Motto, die Leute haben in Social Media das geschrieben oder die Kundenbewertungen auf Amazon sind so, also ist das die Wahrheit. Sondern unsere Tools beziehen immer verschiedene Datenquellen ein und sagen, wenn das in sich stimmig ist, wenn die Leute das so auf Amazon bewerben, in Social Media schreiben, bei Google suchen und die Unternehmen, die sowas anbieten, dann auch noch mehr Umsatz machen, hey, dann haben wir einen klaren Zusammenhang. Wenn da also mal eine Karte rausgenommen wird, fällt nicht das ganze Kartenhaus zusammen. Und die Situation hatten wir. Wir hatten zum Beispiel schon die Situation, dass Google mal einfach über Nacht stumpf einen Service eingestellt hat. War nicht sehr schön für uns, aber war auch keine Katastrophe, weil wir eben nie auf nur einem Bein stehen und das auch jedem nur empfehlen können, der in dem Bereich ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 2 verschiedene Schichten in diesem Thema Datenschutz und Datenprivatheit. Und wir bewegen uns auf einer aggregierten Schicht. Das klingt sehr wissenschaftlich. Das bedeutet aber, wir tracken keine einzelnen Menschen. Das ist auch ein eiserner Grundsatz von uns, auch aus ethischen Gründen. Und das ist das, was gerade massiv eingeschränkt wird und was immer mehr eingeschränkt wird und das auch zu Recht. Wir wollen aber gar nicht sagen, Der Jan Schönmakers, der hat vorhin gegoogelt, zu welcher Dönerbude er nachher geht. Das brauchen wir gar nicht. Wir müssen nur wissen, haben heute in Oldenburg um so und so viel Uhr mehr Leute als normal Interesse an Döner erkennen lassen. Da reden wir also über ein Aggregat, aus dem man den Einzelnen nicht mehr rauslesen kann. Und sowas datenschutzrechtlich einzuschränken, ist weder notwendig, weil man damit den Einzelnen überhaupt nicht ausspioniert, noch meines Erachtens auch nur möglich, weil wir nun mal die ganze Zeit mit diesen digitalen Kanälen umhergehen und wir brauchen den Datenrückkanal. Sowas von Google Maps bis zu einer Corona-Warn-App würde gar nicht funktionieren, wenn die nicht auch wieder Daten zurücksenden. Und solange die sauber ethisch ausgewertet werden können, weil man damit nicht irgendjemand Einzelnen targetet, ausspioniert und zuballert mit sinnlosem Kram, gibt es auch weder die Möglichkeit noch den Anlass, das einzuschränken. Sagen Sie, es könnte ja auch sozusagen nicht nur gesellschaftspolitisch so thematisiert und weitergetrieben werden, sondern auch durch Kontrollinstanzen nochmal zugespitzt werden. Da haben wir ja auch national unterschiedliche Gesetzgebungen. Das stimmt, aber da ist Deutschland jetzt schon international eines der härtesten Länder und alles, was bisher läuft und auch diskutiert wird auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel die Novellierung der E-Privacy-Verordnung, macht uns absolut keinen Kopfzerbrechen. Es sind im Moment auch zum Beispiel, wenn Google jetzt eine neue Generation Google Analytics einführt, sind viele gerade ordentlich in Aufruhr, weil sich da etliches ändert und weil eben vieles nicht mehr über solche Einzelcookies und UTM-Parameter, also das Tracking einzelner Personen, läuft. Wir finden das ehrlich gesagt ziemlich cool. Also die neue Logik funktioniert für uns viel besser, weil wir eben immer schon gesagt haben, lasst uns doch lieber gucken, wie sich Menschen generell verhalten in Gruppen, als diese Ambition zu haben. Wir können genau sagen, dieses Individuum ist an folgendem Plakat langgelaufen und deswegen zeigen wir jetzt am nächsten Schaufenster die gleiche Werbung wieder an. Das ist auch ein legitimer Use Case, aber es war nie unser Ansatz. Und im Moment mache ich mir da wenig Sorgen, weil ich auch gar nicht sehe, wie sowas technisch überhaupt sinnvoll eingeschränkt werden sollte, ohne auch alle Potenziale der Digitalisierung abzuschneiden. Die Menschen haben sich auch an die Vernetzung gewöhnt. Also wenn jetzt mein, keine Ahnung, iPhone nicht mehr mit meinem Auto oder meinem Smart Home kommunizieren kann, ich glaube, jeder Politiker, der versuchen würde, das durchzudrücken, hätte gleich echt ein Problem mit seinen Wählern. Und damit sage ich gar nicht, dass das ethisch schlecht wäre, da was einzuschränken. Aber wir haben es längst alle in unser Leben eingebaut. Er hätte auch Probleme zu Hause oder selbst, also ganz persönlich. Das kann sein. Genau. Sie haben jetzt schon öfter das Wort Google gehört und Sie geben den Hinweis, dass Sie mit Google Echtzeitdaten, also Google Ads, arbeiten und nicht mit Google Trends. Was ist denn der Unterschied? Also Echtzeit sind Google Ads auch nicht. Der Unterschied ist aber Google Ads. Google trackt jede Suche, die irgendjemand macht. Und zwar nicht nur die Suche, sondern auch, wo saß der Mensch, der die gerade gemacht hat. Also in welchem Ort, zu welcher Zeit und was hat er sonst noch gesucht. Das wird alles anonymisiert und aggregiert. Also wie gesagt, den einzelnen Menschen findet man da drin nicht mehr. Aber man sieht damit eben beispielsweise, haben sich jetzt mehr Leute über den Weg zur nächsten Dönerbude informiert heute in Oldenburg als sonst. Das tut Google mit verschiedenen, oder das stellt Google über verschiedene Services bereit. Der, den die Mehrheit der Leute kennen und nutzen, ist Google Trends. Und das wird von Google auch aktiv so vermarktet. Deswegen heißt es Trends, dass man es für sowas nutzen soll. Es ist leider sehr schlecht. Wir haben das in einer Studie 2020 mit den Unis Oldenburg und Hannover untersucht, rausgefunden. Auch es ging damals ziemlich steil bis in die Tagesschau und weithin publiziert, weil wir gefunden haben, dass mehr als ein Drittel der Daten, die einem da angezeigt werden, absolut gewürfelt sind. Das ist völlig unzuverlässig. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Nicht nur die Höhe erfahre ich sowieso nicht, weil ich nur so einen Index 0 bis 100 kriege, der sich dauernd ändert. Ich kann mich nicht mal darauf verlassen, dass der Trend stimmt. Wenn es heißt, das ging da nach oben, vielleicht ging es stattdessen nach unten. Das liegt nicht daran, dass Google das nicht könnte. Es liegt daran, dass sich Google mit Trends als einem kostenlosen Produkt keine wirkliche Mühe gibt. Während Google einen erheblichen Teil seines Geldes mit Werbung verdient und dementsprechend seinen Werbekunden wesentlich bessere Daten liefert. In Google Ads werden dieselben Daten bereitgestellt, aber die konkreten Daten, nicht irgendein Indexwert, so Index Oldenburg heute 75, sondern ganz konkret, keine Ahnung was, ja, 580 Leute wollen heute in Oldenburg einen Döner essen. Und die Daten dort sind sauber konsolidiert. Das heißt, Google hat seine Daten so vernünftig im Griff, hinreichend gut zusammengerechnet, hinreichend große Stichproben, dass die Aussagen auch in sich stabil sind. So, Google sagt mir nicht, jetzt, heute Morgen haben 580 Leute in Oldenburg nach Döner gesucht und in 2 Stunden, stimmt gar nicht, waren nur 320, sondern das bleibt bei sich. Und damit kann man diese Daten vernünftig nutzen. Und das tun auch die ganzen großen Werbetreibenden, oft ohne überhaupt drüber nachzudenken und sich dessen bewusst zu sein. Aber wer nicht bei Google da irgendwo richtig Werbegeld investieren will, kriegt diese Daten gar nicht. Wir sind aber eben für diese API, also diese Datenbankschnittstelle, akkreditiert und nutzen diese Daten, weil wir gemerkt haben, dass die Daten, die die Allgemeinheit kriegt, die auch die Presse kriegt, was mich echt aufregt, dass ein Unternehmen wie Google nicht den Journalisten wenigstens eine bessere Qualität liefert, nicht zuverlässig genug sind. Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über Daten und Qualität der Daten gesprochen. Jan Schönmakers, ich merke, dass Sie total tief in diesem Thema stecken. Ich würde gerne aber nochmal so den Link zu Ihrem Unternehmen, wie Sie das führen, bringen. Sie hatten vorhin davon erzählt, dass Sie sich selber zusammensetzen und immer gucken, arbeiten Sie noch an den richtigen Dingen. Also das ist ja so, wie man sich eine moderne Unternehmensführung vorstellt, dass man wirklich guckt, nicht nur mit welchen Kunden arbeiten, wie sind die Produkte, sondern arbeiten wir an den richtigen Dingen, also sich auch wirklich so hinterfragt. Ist das intuitiv von Ihnen so gekommen oder haben Sie sich das vorgenommen? Haben Sie Seminare besucht? Gibt es da Vorbilder? Wie sind Sie dazu gekommen oder wie führen Sie dieses Unternehmen, was ja wirklich auf so einem ganz schnellen Wachstumsmarkt unterwegs ist? Ich führe es eigentlich gar nicht. Ich moderiere es eher. Ich gebe eine Vision, ich gebe Impulse, ich moderiere, aber es hat jeder unfassbar viel Freiheiten. Also jeder kann sich aussuchen, von wo aus er arbeitet, wann er arbeitet, auch in ganz schönen Bandbreite, woran er arbeitet, bis hin zu sogar, wie viel er verdient. Und ich moderiere und stelle sicher, dass die Arbeit gemacht wird, dass die gut gemacht wird, dass nichts dazwischen auch durchfällt und dass keiner abgehängt wird. Das muss ich aber oft gar nicht so sehr machen, weil ich einfach richtig, richtig geile Mitarbeiter habe, die auch gegenseitig total gut aufeinander aufpassen. Mir geht immer total das Herz auf, wenn ich irgendwo ein Meeting mit dem Kunde sage, das hat der so und so programmiert und der widerspricht gleich und sagt, das stimmt gar nicht, ich war das nur zur Hälfte, der so und so war auch dran. So, keiner will den anderen wegbeißen und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Insofern für mich total intuitiv. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leuten, die länger im Konzern gearbeitet haben und das ganz vernünftig gemacht haben und auch auf einem schönen Niveau weitermachen könnten. Die einen, die sagen, ich meckere zwar hier und da mal, dass das nicht schneller geht und nicht agiler ist, aber das läuft bis zur Rente. Und die anderen, die sagen, nee, ich will was ganz anderes. Und das ist überhaupt kein Werturteil, das sind einfach verschiedene Typen. Und für mich war völlig klar, ich möchte das Unternehmen gründen, in dem ich selbst immer gerne gearbeitet hätte. Und das ist radikal anders als jedes Unternehmen, in dem ich bis dahin gearbeitet habe. Und ob das funktioniert, auch solche Sachen wie such dir dein Gehalt aus oder such dir deine Arbeitszeit, deinen Arbeitsort aus, hatte ich keine Ahnung, habe aber einfach gehofft, dass wenn ich so loslaufe, genau wie ich gehofft habe, dass das die richtigen Kunden anzieht, dass das auch die richtigen Mitarbeiter anzieht. Und das hat es nicht immer. Also wir sind nicht mehr die Startbesetzung, wir haben auch einiges durchgewechselt, weil auch manche gemerkt haben, das passt für mich gar nicht. Ich möchte irgendwo eine klassischere Führung, ich möchte mehr Struktur, ich möchte irgendwie so eine Einsatzplanung, ich möchte nicht so viel Verantwortung tragen. Auch das ist total in Ordnung, aber dann passt es halt nicht zu mir und da bin ich auch egoistisch, solange das Unternehmen mehrheitlich mir gehört, möchte ich auch Spaß haben und möchte mich nicht verstellen müssen dafür. Es soll sich aber auch kein Mitarbeiter verstellen müssen und die Kunst ist halt, irgendwie die richtigen Duftsignale in den Markt zu senden, um die Leute anzuziehen, die auch wirklich selber Bock haben, so zu arbeiten. Und da haben wir einfach eine traumhafte Konstellation im Moment, die allen sehr viel Spaß macht, weil es eben für alle intuitiv ist. Das funktioniert aber nur dann, sobald da jetzt jemand reinkäme, der sagt, ich finde das total doof, ich brauche es ganz anders, wäre der wahrscheinlich oder die im Unternehmen nicht richtig. Denn ich glaube, so wie wir ticken, wären wir nicht bereit, uns da allzu sehr zu wandeln. Und bei ein paar Sachen, klar, also deswegen machen wir diese Meetings, dass doch die Mitarbeiter sagen, hey, also da brauchen wir jetzt aber schon mehr Organisation oder hier will ich klarere Ansagen oder hier brauche ich noch mehr Freiheiten. Aber diesen grundsätzlichen Ansatz abzukippen und stattdessen zu sagen, wir haben jetzt hier klassische Linienorganisation und Titel und du bist hier der Leiter und du bist der Assistent und das ist unser Wochenplan. Ich glaube, da wären mir auch meine tollen Leute, die ich jetzt habe, ganz schnell weg und ich hätte selber auch keine Lust mehr drauf. Jetzt sind wir auch sehr schön auf die emotionale Ebene gekommen und Sie fragen ja auf Ihrer Website nach dem Kribbeln im Bauch und dass der Leser das kennt. Was löst bei Ihnen Kribbeln im Bauch auf? Dass das Herz aufgeht, haben wir schon gehört. Es sind zwei Dinge. Ich erkenne unglaublich gerne Sachen und es klingt so fürchterlich Berater- und Coach-mäßig, aber ich inspiriere unglaublich gerne Menschen. Ich mag keinen kontrollieren, ich mag keinen irgendwo die Gouvernante spielen, sagen, ich gucke dir über die Schulter und böse, böse, hast du aber falsch gemacht. Aber so, wenn man sieht, jemand nutzt unsere Tools, erkennt dadurch eine Möglichkeit, das Feuer im Kopf geht an, er läuft sofort los und krempelt sein Produkt oder sein Unternehmen oder sein Marketing um, das macht so viel Spaß, das kickt uns mehr als die Marge, die wir darauf haben oder dass wir jetzt irgendwie einen großen Kunden gewonnen haben. Also ehrlich, ist natürlich, wenn wir mehr Geld verdienen, freuen wir uns darüber und wir brauchen auch Geld zum Leben und all das. Aber wir freuen uns im Zweifel mehr über einen kleineren Kunden, der wirklich umsetzt und der dafür brennt und der dann anpackt und Dinge anders macht, als über einen großen Kunden, der sich da irgendeine Software kauft, um seinem Aufsichtsrat sagen zu können, ja, ja, wir machen jetzt auch was mit KI. Und wir können genau messen, der guckt da nie rein. Das ist schon das, warum wir das machen. Und eben diese Neugier, dieses Erkennen. So in Märkten, wir haben ja Kunden durch alle Branchen, wirklich von Urnen bis Radlager, von Hundetraining bis Limonade, von Chemie bis Unternehmensberatung. Und jedes Mal, es gibt natürlich Branchen wie Energie, in denen kenne ich mich aus. Oder Banking kennt sich einer meiner Mitarbeiter mit aus. Aber oft kommen da Branchen, wo man sagt, hä, ich wusste bisher nicht mal, dass es die gibt. Die nutzen unsere Software, wir helfen ihnen dabei, wir sehen, was bei rauskommt und wir erkennen Zusammenhänge im Zuckermarkt in, oh gut, Russland ist jetzt ein schlechtes Beispiel, das war vor dem Ukraine-Krieg, im Moment keine russischen Projekte, aber wir erkennen Zusammenhänge im Zuckermarkt in Russland und dass die gerade versuchen, aus Zuckerrüben noch Zusatzstoffe zu extrahieren. Da kann man jetzt sagen, okay, hält einem nicht nachts wach, Zuckerrüben sind halt Zuckerrüben. Mich hält das schon nachts wach, weil ich finde es einfach geil, sowas zu erkennen über Dinge, von denen man vorher keine Ahnung hatte, ohne dafür auch nur das Büro verlassen zu müssen. Ich verlasse das Büro gerne, ich bin jetzt eigentlich keine Couch-Potato, aber man hat gar keine Chance, die ganze Fülle des Lebens zu erleben und um die ganze Welt zu reisen und dann irgendwas mitzukriegen, was wo ganz anders stattfindet. Das ist schon ziemlich cool. Das haben Sie sehr schön gesagt und zusammengefasst. Jetzt gehen wir mal wieder zu den Emotionen zurück und Sie nennen Ihre Produkte Neutrum, was natürlich wenig emotional ist. Sollten Produkte nicht immer auch Emotionen auslösen? Ist das ein Widerspruch? Sollte ein Schiedsrichter Tore schießen? Es gibt so einen schönen Film, so einen englischen Film der 70er Jahre. Da geht das dann bis zur 90. Minute 0-0 und dann köpft der Schiedsrichter den Ball ins Tor, weil ihm das zu langweilig war. Ja, er sollte das. Die Situation kennen wir und da müssen wir uns manchmal auch zurückhalten, aber unsere Rolle, ob es uns passt oder nicht, ist nicht Geschichte zu schreiben. Unsere Rolle ist, Schiedsrichter zu sein. Die haben wir uns ausgesucht und die möchten wir gut machen. Und dafür müssen wir neutral sein. Dafür müssen wir, so sehr wir selbst emotional dafür brennen, müssen wir uns da gegenüber unseren Kunden und in den Analysen zurücknehmen. Die Tools, die Software, die KI, die sind dann vertrauenswürdig, wenn sie neutral sind, wenn sie keine Farbe annehmen, sondern nur die Farben der Umgebung wie so ein Chamäleon oder ein Oktopus spiegeln. Denn dann erkenne ich, was im Markt los ist und nicht, was irgendwelche Trendgurus denken, dass im Markt los ist. Es gibt genug Leute, die sich gerne reden hören. Man braucht nicht auch noch KI, die sich gerne reden hört. Und deswegen wird die genommen, weil man ihr zutraut, dass sie neutral ist und einem nichts andrehen will. Und deswegen haben wir das auch bewusst emotionsarm gehalten. Wir relaunchen auch gerade, das wird alles ein bisschen mehr menscheln und hier und da mal bunter werden oder auch mal ein Foto. Wir sind zu weit gegangen bisher, wir sind ja auch lernfähig, aber die Positionierung, die bleibt. Wir sind wie so ein Neutron auch beim Atom. Wir geben der ganzen Sache Substanz, aber keine Ladung. Wir ändern nicht, wo dieses Atom hin will. Das ist ein schönes Bild. Was schwer ist für Menschen, die ziemlich emotional sind. Also wir brennen darauf für und denken, oh, müsste man jetzt. Aber man muss auch lernen, mal die Klappe zu halten. Und man merkt, dass es mir schwerfällt. Dann kommen wir jetzt zu Ihrer Auszeichnung, dem German Stevie Award. Da haben Sie ja mit, meine Kollegin Monika Kretschmer sagte das eben, auch mit großen Unternehmen auf der Bühne gestanden, mit der Telekom, der Deutschen Post, DHL. Wie war das so mit den ganzen Großen und Sie als kleines Unternehmen dazwischen? Haben sich darauf vorbereitet und war das Ihr Ziel, den Preis zu kriegen? Klar war es unser Ziel. Aber es kann ja auch, wenn man einen Marathon läuft, und ich bin nicht sehr sportlich, ich laufe keinen Marathon, aber so kenne ich es von allen Kumpels, die Marathon laufen, dann träumt man natürlich auch irgendwann davon, mal vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber unter den Vorderen reinzukommen. Das wird nicht unbedingt beim ersten Marathon der Fall sein, aber es ist natürlich das Ziel, dass wir in so einem jungen Stadion, wenn wir noch so klein sind, das quasi beim ersten Marathon erreichen. Das ist schon ziemlich geil. Das haben wir so nicht unbedingt erwartet. Also die Auszeichnung für die Produkte, dass wir da das ein oder andere kriegen können, da sind wir schon, das klingt überheblich, aber wäre gelogen, wenn nicht, von ausgegangen, weil wir einfach wissen, wie gut die sind und dieses Feedback auch von den Kunden kriegen. Aber so eine Auszeichnung als innovativstes Tech-Unternehmen, da ist der Wettbewerb einfach ziemlich hart. Da gibt es viele und es gibt auch einfach viele irre Gute. Da sind wir schon ein bisschen vom Hocker gefallen. Gleichzeitig, wie hat es sich aber angefühlt? Einfach eine total schöne Bestätigung. Es war nicht dieses Gefühl, wir gehören da nicht hin, sondern es war genau diese Hase-und-Igel-Geschichte. Der Igel gewinnt gegen die größeren, schnelleren, stärkeren, weil er halt was früher gesehen hat. Schöner kann man das nicht transportieren, deswegen macht uns das auch wirklich glücklich, also stolz sicher auch, aber glücklich überwiegt, weil es so rund ist, es passt einfach schön. Prima. Dass Sie neugierig sind und sehr offen, das haben wir ja eben auch schon gehört, gab es etwas, worüber Sie überrascht waren und womit Sie gar nicht gerechnet haben? Ja, auf zwei Ebenen. Wir sind einerseits auf so einer Adlerflughöhe, wie verrückt und unplanbar dieses Geschäft ist. Also man weiß wirklich nie, was als nächstes passiert, wenn das Telefon klingelt, ob Leute ihre Lizenz kündigen, weil sie gerade wegen Ukraine-Konflikt, Sanktionen, keine Ahnung, die kriegen kein Produktionsmaterial mehr, in eine Schieflage geraten sind, oder ob plötzlich irgendein riesiger Brand anruft, wo man echt denkt erstmal, ist das jetzt ein Telefonscherz und was bucht. Man weiß einfach nie vorher, was am nächsten Tag passiert und es ist richtig schwer zu planen. Das wird natürlich immer besser, je länger man im Markt ist, aber das wird nie was werden, was jetzt super kalkulierbar ist. Das musste ich auch erstmal lernen. Das ist nicht das erste Unternehmen, das ich gründe, aber wie dynamisch und verrückt eben wirklich dieser ganze KI-Markt ist, habe ich vorher unterschätzt. Nun spielen wir das ja ganz vernünftig, es funktioniert ja für uns, aber dass der Ritt wilder ist als gedacht, musste ich auch erst lernen. Auf der anderen Seite, was mich immer wieder überrascht, ist, welche Kunden kommen auf uns zu. Jedes Mal, wenn wir gedacht haben, wir haben irgendeine Zielgruppe nach Branche, wurden wir widerlegt. Wir kriegen Anfragen, Anrufe von Unternehmen aus Branchen, wie gesagt, von denen wir nicht mal wussten, dass es sie gibt, und merken, hey, die können auch richtig gut mit unseren Lösungen arbeiten. Wir können denen richtig helfen. Andersrum, bei Branchen, wo ich zur Gründung dachte, die haben darauf gewartet, die räumen wir jetzt ab. War es total lauwarm. Die kamen dann irgendwann später, aber war jetzt gar nicht wie erhofft. Und das hat uns auch so eine Lernkurve gegeben, dass dieses Thema KI, Daten, nicht an Branchen hängt und auch nicht an Unternehmensgrößen, sondern dass es wirklich an einer Art zu denken liegt. Wie blickt man auf die Welt? Ist man bereit, Daten ernst zu nehmen oder möchte man es gar nicht? Möchte man nur seinem Bauchgefühl folgen oder auch einfach dem, ey, jetzt bring keine Wuling rein, wir haben es immer so gemacht? Und dass es an Problemen liegt. Es haben ganz unterschiedliche Branchen und Unternehmensgrößen dieselben Probleme im Markt. Und bei bestimmten können wir gut helfen. Aber das Erste, was man natürlich immer gefragt wird und was man sich selbst immer fragt, wer ist deine Zielgruppe und auf welche Messe gehst du und welche Branche und welche Unternehmensgröße? All over the place. Und das waren wirklich so zwei überraschende Dinge, die wir erstmal veratmen mussten und die uns aber inzwischen richtig Spaß machen. Diese Nichtplanbarkeit ist ja auch verlässlich. Ja, das ist das wiederum ist schön. Ist eine Konstante. Und das da sie ja sich selbst auch als agil und die Welt als agil beschrieben haben, ist das ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe noch eine Frage. Wie sollten sich Unternehmen, die uns zuhören, vorbereiten, wenn sie etwas Neues, etwas Innovatives starten wollen? Was würden Sie aus Ihrer Sicht persönlich raten? Versuchen, seine Erwartungen zu verlernen oder auszublenden. Das wirklich coole Neue, was richtig was bringt, ist meistens nicht das, was irgendwo weit weg ist. Also Unternehmen denken oft, Innovation heißt irgendwo der Moonshot. Das ist, keine Ahnung, der Flug zum Mars oder die Entdeckung von irgendeinem neuen Mineral oder die Erfindung irgendeines noch nie dagewesenen Produktes. Und oft sind die richtig geilen Innovationen, die auch wirtschaftlich enorm Spaß machen, Sachen, die lagen die ganze Zeit vor den Augen. Die waren halt so zuhanden, um das wieder aufzugreifen, dass man sie gar nicht mehr gesehen hat. Und man hat sich es immer angeguckt und hat gesagt, wer ist Telefon soll zum Telefonieren da? Und fürs Mailen habe ich meinen Palm Pilot. Und irgendwann guckt mal jemand drauf und sagt, hey, warum habe ich eigentlich zwei tragbare Devices? Könnte ich nicht auch mit dem Telefon mailen? Das ist jetzt ein echt doofes Beispiel, weil jeder diesen Standardkram bringt von BlackBerry und iPhone und Kram. Aber es zeigt es halt schön. Innovation kommt da, wo man es schafft, regelmäßig aus seinem Alltagstrott rauszutreten und mit einem diversen Team, eben nicht nur in einer Abteilung, auf einer Hierarchieebene mit einem fachlichen Hintergrund, sondern mit ganz unterschiedlichen Leuten, mal einfach zu sagen, lasst uns mal versuchen, völlig anders drauf zu gucken. Lasst uns auch mal versuchen, alles blöd zu finden, was wir machen. Könnte man das auch ganz anders denken? Und das ist der viel wichtigere Zugang als jetzt irgendwelche fachlichen Qualifikationen dafür. So ganz zum Abschluss, Herr Schönmakers, Sie haben ja gerade schon so ein paar Erfindungen, die Reise zum Mars und so weiter, Träume und Erfindungen der Menschheitsgeschichte benannt. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, über eine Zeitmaschine, ich bin ein großer Fan von Zeitmaschinen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, über eine Zeitmaschine zurückzureisen, wohin, zu welcher Innovation der Menschheitsgeschichte würden Sie gerne reisen, um dem Erfinder so ganz hautnah über die Schulter gucken zu können? Das ist eine verdammt gute Frage, die mir schwerfällt, auf Erfinderebene zu beantworten. Also was mich wahnsinnig interessieren würde, wäre natürlich Leonardo da Vinci, weil er eben so ein Tausendsasser war, der von nichts, was er getan hatte, wirklich Ahnung hatte. Die meisten seiner Erfindungen und Maschinen haben nicht so arg gut funktioniert, aber sie waren alle visionär in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Er hatte überall mit dem Prinzip recht, nur nicht mit der Ausführung. Jemand, der so breit die Zusammenhänge Jahrhunderte vorher erkennt und dann den Mut hat, loszudilettieren, auch mit mächtigem Selbstbewusstsein, so, ey, Fürst, finanzier mir mal diese Kriegsmaschine, wird total toll, wird ein Panzer. Ja, doof, funktioniert nicht, aber die Idee war super. Und das immer wieder. Das fände ich sehr spannend, aber was mich im Moment ehrlich gesagt viel mehr kickt, ist die Idee, gar nicht zum einzelnen Erfinder zurückzureisen, sondern in die 50er Jahre zurückzureisen, so späte 40er, frühe 50er hier in Deutschland, weil mir erst so über die letzten Monate eher zufällig klar geworden ist, wie krass das war. So, die gelten oft so als piefig und spießig und sonst was. Aber das Land war ja weg, die Bausubstanz war weggebombt, die Leute waren gestorben, vertrieben, sonst was, die Wirtschaft lag am Boden, politische System sprechen wir besser nicht drüber. Es war überall klar, es kann kein Weiter so geben. Man muss alles völlig neu denken. Und zwar im vollen Lauf. Man kann nicht erst 20 Kommissionen bilden. Wir müssen jetzt neu aufbauen. Wir müssen uns neu fragen, wie bauen wir? Wie wohnen wir? Wie wirtschaften wir? Wie machen wir Politik? Wie soll Kultur aussehen? Und so einen krassen Reset bei einem Land, das nicht auf der grünen Wiese kolonisiert wurde, sondern das irgendwie, gut, kolonisiert grüne Wiese, hässliches Thema, ganz anderes Thema, aber beim Land, das auf seinem eigenen Territorium so seit Jahrtausenden bestanden hat, in verschiedenen Konstellationen, das gab es, glaube ich, so sonst noch nie. Und ich ärgere mich im Nachhinein, dass sich da meine Großeltern, als sie noch gelebt haben, nicht viel mehr zu ausgequetscht haben, wie dieses krasse Innovationstempo eigentlich zustande kam und wie die da überhaupt ihre Entscheidung getroffen haben und sich neu orientiert haben. Ja, das ist eine spannende Zeit. Das ist ja heute auch im Laufen, entwickeln und neu denken. Da gibt es viele Parallelen. Ich würde gerne diese Frage nochmal an Jörg weitergeben. Hast du auch so eine, hast du vielleicht irgendeine Idee, wo du hinreisen würdest, wenn es so eine Zeitmaschine gibt zu einer Innovation? Ja, heute Morgen hatte ich eine und jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte gerne Alexander von Humboldt begleitet, der einen Raum- und Zeitbegriff hatte, in heutiger Zeit übersetzt, wäre auf dem Mars gewesen und wäre auch wieder zurückgekommen. Wow, das sind ja alles so ganz große Themen hier. Und der auch, ja, das ist ein großes Thema, und der hatte auch sozusagen schon ein wissenschaftliches Netzwerk unternehmen, hat nämlich die ganzen Sachen nicht alleine erforscht, sondern er hat Wissen geteilt und hatte zu sehr vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt Kontakt, Briefkontakt, und die haben für ihn die Pflanzen gepresst, die haben die Zeichnung gemacht, die haben die geografischen Darstellungen aufbereitet, und mit denen hat er diskutiert. Also er war immer im Austausch und er war neugierig. Ich finde den auch ziemlich cool, weil er so ein Abenteurer-Typ war, ein krasser Abenteurer-Typ, aber ein systematisch denkender Teamplayer. Und das schließt sich fast immer gegenseitig aus. Insofern ist es dann umso spannender, wenn sich das mal vereint in einer Person. Dann bringe ich doch nochmal meinen weiblichen Part, dieses weibliche Beispiel, an das ich gedacht habe. Denn ich komme aus einer Autostadt, aus Wolfsburg, aber mir ist ein anderes Beispiel eingefallen, nämlich das Beispiel von Karl und Bertha Benz, denn er hat ja schon mal mit seinem Auto 1885 versucht, irgendwie die Öffentlichkeit von dem Gefährt zu begeistern, und da waren alle irgendwie eher mit Häme und Belustigung über ihn, was das sollte. Und seine Frau hat ihn ermutigt, hat gesagt, komm, das versuchen wir nochmal, und sie hat die erste größere Tour, nämlich von, ich glaube, das war von Mannheim nach Pforzheim, ist sie mit ihren Söhnen so öffentlich mit diesem komischen Gefährt durch die Gegend gefahren und hat dadurch nämlich dann plötzlich Bewunderung bekommen. Denn die haben diese Strecke, ich glaube, das sind 100 Kilometer gewesen, in 13 Stunden geschafft. Und dann war so dieser Marketing-Gag geboren. Und manchmal braucht es Frauen, Herr Schönmakers, wo wir wieder ganz am Anfang sind, die dann doch ermutigen, komm, das ist eine tolle Idee, bleib dabei. Absolut, ich grinse ganz breit, man sieht es nur nicht. Aber Ihre Frau wird es hören. In mehrerlei Hinsicht übrigens auch wegen diesem Beispiel jetzt, Benz, weil, Herr Dokumisch her, ich bin ursprünglich in Mannheim geboren, in Heidelberg aufgewachsen, also wie auf den Leib geschnitten. Das war Intuition. Intuitiv. Genau. Ja, jetzt sind wir schon nach gefühlten 10 Minuten, so schnell ist die Zeit vergangen, sind wir aber jetzt schon beim Abschluss unseres allerersten Podcasts. Vielen, vielen Dank, Herr Schönmakers, an Sie. Sie haben uns das wirklich, wirklich einfach gemacht mit Ihren vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Wir haben ganz viel gelernt, zum einen darüber, wie man einen Podcast macht, und natürlich, wie hilfreich künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Und jetzt nochmal nach draußen, wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und falls Sie selber eine innovative Entwicklung gemacht haben oder so jemanden kennen, der Lust hat, in unserem Podcast für die Region darüber zu berichten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Ganz vielen Dank an diese Runde und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, hat sehr viel Spaß gemacht.